بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Erbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind im Kapitel immer noch über das Gemeinschaftsgebet. Beim letzten Mal haben wir uns unterhalten über den Imam und wer vorbeten darf und wer nicht vorbeten darf. Und nachdem wir über den Imam gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie es ausschaut mit dem Ma'mum. Der Ma'mum ist derjenige, der hinter dem Imam betet. Das ist quasi der Angeführte. Der Imam ist der Anführer im Gebet und der Ma'mum ist der Angeführte im Gebet. Und wenn wir über den Ma'mum sprechen, im Zusammenhang mit dem Imam, sprich wir reden über das Gemeinschaftsgebet, gibt es unterschiedliche Situationen, die wir voneinander trennen müssen. Denn diejenigen, die hinter dem Imam beten, entweder sie alle haben das gleiche Geschlecht oder sie haben unterschiedliche Geschlechter. Dann kann es sein, dass sie aus zwei Personen bestehen insgesamt, aber es kann auch sein, dass sie aus mehr als zwei Personen bestehen. Und wenn sie aus mehr als zwei Personen bestehen, stellt sich die Frage, ab zwei, wie sie sich miteinander aufzustellen haben. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn Frauen untereinander beten, wie sie da in der Gemeinschaft beten. Und wenn Leute zusammen in der Gemeinschaft beten, stellt sich auch die Frage, wie sieht es aus mit dem Alter der Betenden, die in der Gemeinschaft beten? Spielt das Alter eine Rolle oder hat das Alter keine Auswirkungen darauf, wie sie miteinander im Gebet stehen? Und noch andere Angelegenheiten, die alle mit dieser Thematik zusammen im Zusammenhang stehen, wenn es darum geht, wie man sich in der Gemeinschaft aufstellt. Zunächst einmal besteht die kleinste Gemeinschaft, kleinste Gebetsgemeinschaft aus zwei Personen, aus einem Imam und einem Ma'mum. Das ist die kleinste Gebetseinheit. Wofür ist das, diese Information nützlich? Sie ist nützlich dafür, dass wir uns bei Allah Azza wa Jal erhoffen, den Lohn für das Gemeinschaftsgebet zu bekommen, sobald wir inshallah ta'ala uns zusammen hingestellt haben, gebetet haben. Ich weiß nicht, warum die Brüder so zerstreut sitzen. Und alle, die Unterricht teilnehmen, bitte, es sei denn, man hat irgendwie Rückenprobleme oder so, aber normalerweise immer, am Anfang Unterricht ist, die erste Reihe macht man, schließt man. Und danach, wenn es keinen Platz gibt, geht man in die zweite Reihe. Aber es ist nicht gut, wenn einer sitzt da hinten und der andere sitzt da hinten. Sieht so aus, als wären wir keine Gemeinschaft. Wir reden hier gerade über das Gemeinschaftsgebet. Und genauso sollten wir uns auch verhalten, inshallah ta'ala. Das Gemeinschaftsgebet, fangen wir an. Wir haben gesagt, die kleinste Anzahl an Gemeinschaftsgebet ist das Gebet, wenn man zu zweit betet. Und Grundlage für diese Angelegenheit ist der berühmte Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, in dem er mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bei Nacht gemeinsam mit ihm gebetet hat, alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas hat bei seiner Tante mütterlicherseits Maimuna, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, übernachtet. Und in der Nacht hat der Ibn Abbas sich auf die linke Seite des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, hingestellt und wollte mit ihm beten. Und dann hat der Prophet, sallallahu alayhi wasallam, ihn auf seine rechte Seite gestellt und oder gezogen oder geführt. Und das beweist, dass wenn man zu zweit steht, wenn man zu zweit betet, steht der Ma'mum rechts vom Imam. Steht der Ma'mum rechts vom Imam. Und er steht nicht etwa links vom Imam. Wenn er links vom Imam stehen würde, wäre das ungültig. Genauso, wenn er hinter dem Imam beten würde oder vor dem Imam beten würde. Eine Ausnahme gilt, wenn der Ma'mum in diesem Fall eine Frau ist, wie wir inshallah ta'ala noch später sehen werden. Denn eine Frau betet niemals in der gleichen Reihe wie der Mann, sondern wenn eine Frau alleine beten würde, mit einem Mann, wie zum Beispiel die Ehefrau mit ihrem Ehemann, dann würde die Ehefrau hinter dem Ehemann beten. Das ist der Fall, wenn es die zweite Ausnahme, die man macht, wenn es nicht anders möglich ist. Das heißt, wenn aus Platzgründen es nicht anders möglich ist, als dass der Ma'mum vor dem Imam steht oder anderswo, das wären Ausnahmen. Und Ausnahmen, wie man so schön sagt, bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich gilt, dass der Ma'mum sich rechts neben dem Imam hinzustellen hat, wenn man zu zweit betet. Wenn man zu dritt betet, gibt es verschiedene Versionen, die überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise über die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Und die authentischste Version ist, dass man sich zu zweit hinter den Imam aufstellt. Also wenn man zu dritt betet, betet der Imam vorne und zwei beten hinter ihm. Sollten die Betenden, zum Beispiel einer von ihnen rechts stehen und der andere Ma'mum links vom Imam stehen, so ist dies auch über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu und nach einer Ansicht auch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam dementsprechend überliefert worden, wobei da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies am Anfang des Islam galt. Und deswegen haben wir gesagt, die ist die authentischste und beste Version, dass man zu zweit hinter dem Imam steht in der gleichen Reihe. Und auch hier gilt, sollte es keinen Platz geben, sollte man nur in einer Reihe beten können, weil man nicht vorne und hinten stehen kann, dann ist die rechte Seite die Seite, an der sich die Ma'mum hinzustellen haben. Das heißt also, wenn die zu dritt oder also mehr zu dritt in einer Reihe beten müssten, wie würde man es machen? Man würde den Imam dann links hinstellen und die anderen würden rechts vom Imam stehen. Und das ist aufgebaut auch wieder auf dem Hadith von Abdullah ibn Abbas, diesem gesegneten Hadith, aus dem sich zahlreiche rechtliche Bestimmungen ableiten lassen. Und dazu gehört eben, dass rechts vom Imam eine rechtmäßige Stelle ist für denjenigen, der mit dem Imam zusammen betet. Das wäre, wie gesagt, wenn es Platzmangel gäbe, dürfte man sich darauf berufen. Ansonsten betet man, wie gesagt, hinter dem Imam. Das ist, wenn man zu dritt betet. Und der folgende Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu ist Grundlage für das, was wir gerade eben gesagt haben, und wenn auch noch eine Frau hinzustößt. Anas ibn Malik berichtet, dass seine Großmutter Mulaika den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Essen einlud, das sie zubereitet hatte. Er aß davon und sagte dann, steht auf, damit ich euch vorbete. Anas sagte, ich ging dann zu einer Matte, die mit der Zeit schon schwarz geworden war. Ich kippte Wasser darauf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich darauf hin und ich und das Waisenkind dahinter und die alte Frau hinter uns. Er betete uns zwei Rak'a vor und dann ging er sallallahu alaihi wasallam weg. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand vorne, Anas und das Waisenkind hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und dahinter die Frau als in einer eigenen Reihe alleine. Deswegen, das gilt speziell für die Frauen. Sie dürfen, wenn sie eine einzige sind, hinter der letzten Reihe beten. Im Gegensatz zu den Männern, wie wir inshallah ta'ala vielleicht noch sehen werden. Der nächste Fall, wenn wir schon gesprochen haben über drei, was für drei gilt, auch für mehr als drei. Deswegen, die nächste Fallunterscheidung wäre, wenn Männer zusammen mit Frauen beten, wie wir gerade eben angedeutet haben, im Hadith von Anas ibn Malik. Die Frauen bilden einfach hinter der letzten Reihe der Männer eine eigene Reihe oder eigene Reihen. Das heißt, wenn es nur ein Mann ist, der vorbetet, dann beten sie hinter dem Imam in einer eigenständigen Reihe. Und egal, ob sie eine Frau sind oder mehrere Frauen sind, und sollte es auch Gebetsreihen der Männer geben, bilden sie hinter der letzten Gebetsreihe der Männer eine eigenständige Reihe. Darüber berichtet uns auch Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Mutter und seine Tante mütterlicher zusammen war und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn vorbetete. Er setzte Anas an seine rechte Seite und seine Mutter und Tante mütterlicherseits hinter sie beide. Hier war also der Fall, dass zwei Männer zusammen beten mit zwei Frauen und in diesem Fall hat der Mann neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet, beziehungsweise Anas neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet und die beiden Frauen haben hinter ihm gebetet, was das beweist, was wir gerade eben erklärt haben. Der nächste Fall, den es zu untersuchen gilt, ist, wenn in der Gemeinschaft der Betenden Kinder vorhanden sind. Kinder, darunter verstehen wir erst einmal jede Person, die noch nicht baligh ist. Aber diese Kinder müssen wir in zwei Kategorien unterscheiden, wie wir auch bereits schon mal, inshallah, gemacht haben, als es um das Gemeinschaftsgebet geht und wer vorbetet. Entweder die Kinder haben das Tamyiz-Alter erreicht, dann nennt man sie Mumayyiz, oder sie haben das Tamyiz-Alter noch nicht erreicht. Wenn sie das Tamyiz-Alter erreicht haben, dann trifft auf sie genau der Hadith zu, den wir vorhin erwähnt haben, von Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Warum? Weil dort das Waisenkind mit Anas zusammen in einer Reihe hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet und seine Großmutter dahinter. Und das beweist, dass das Waisenkind ein vollwertiges Mitglied im Gemeinschaftsgebet darstellt. Und das kann nur sein, wenn dieses Waisenkind schon das Tamyiz-Alter erreicht hat. Und es kann noch nicht baligh sein, weil ein Waisenkind, das baligh ist, das gibt es nicht. Wenn ein Waisenkind baligh geworden ist, dann gilt es nicht mehr als Waisenkind. Deswegen ist das ein Beweis für das, was wir eben gesagt haben. Mit anderen Worten, wenn ein Kind das Tamyiz-Alter erreicht hat, dann verhält es sich genauso wie Erwachsene, was das Aufstellen im Gebet angeht. Sollte es allerdings das Tamyiz-Alter noch nicht erreicht haben, wie ein kleines Kind, das 2-3 Jahre alt ist, in diesem Fall bildet es keine vollwertige Person im Gemeinschaftsgebet und das, die Konsequenzen lassen sich wie folgt erläutern. Das bedeutet also, wenn wir angenommen einen Imam haben und einen zweiten Erwachsenen haben und ein Kind, das ist, also ich sage jetzt mal Kind der Einfachheit halber, es hat manches Tamyiz-Alter erreicht, dann betet dieses Kind mit dem Erwachsenen nicht hinter dem Imam, sondern sie beten beide neben dem Imam. Denn es ist gerade so, als wären sie nur zwei Personen. Deswegen, weil wir gesagt haben, es bildet kein vollwertiges Glied im Gemeinschaftsgebet. Die nächste Angelegenheit, die sich zeigt an dem Beispiel, was wir gerade eben gesagt haben, ist, dass eine Person, ein Mann, besser gesagt, eben nicht eine Frau, und das gilt nur für die Männer, nicht hinter der letzten Gebetsreihe alleine beten dürfen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt in der Überlieferung von Wabisah, radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Mann sah, der allein hinter der Reihe betete. Da ordnete er ihm an, das Gebet zu wiederholen. Insofern gilt das Gebet als ungültig, als Fasid, wenn es hinter der letzten Gebetsreihe alleine verrichtet wird. Und das gilt speziell, wie wir gesagt haben, für den Mann. Dass es nicht für die Frau gilt, haben wir aus dem Hadith von Anas vorhin erfahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Ab wann gilt man als alleine stehend? Hier muss man aufpassen, ab wann gilt man als alleine stehend? Sobald man einen ganzen Fuß hinter der Reihe ist, hinter der man eigentlich stehen sollte. Sobald man einen ganzen Fuß hinter der Reihe steht, gilt man als alleine stehend. Und wenn man dies einen Rak'a lang macht, dann ist dieses Gebet ungültig und nach manchen Ulama nur die Rak'a ungültig. Wenn wir uns im Gemeinschaftsgebet zusammen aufstellen, stellt sich die Frage, gibt es, was die Männer an sich angeht, eine Reihenfolge, wie sie sich zum Imam hin aufstellen sollen, was die Reihenfolge der Personen angeht? Das heißt also, normalerweise, wenn wir uns zu dritt aufstellen, wenn wir uns zu viert aufstellen, wir haben einen Imam, dann haben wir drei Ma'mum. Der erste von ihnen stellt sich hinter dem Imam direkt. Der zweite von den dreien stellt sich rechts von der Mitte steht. Und der dritte von den dreien stellt sich dann wiederum links von demjenigen, der in der Mitte steht und so weiter und so fort. Denn man orientiert sich nach dem Imam. In diesem Fall stellt sich die Frage, unter diesen Personen, die hinter dem Imam stehen, gibt es auch unter ihnen eine Reihenfolge in dem Sinne, dass er das Anrecht hat darauf, hinter dem Imam zu stehen, im Gegensatz zu anderen Personen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith von Abu Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, die Erwachsenen und Vernünftigen sollen hinter mir direkt sein, dann kommen die anderen und so weiter. Die Erwachsenen und die Vernünftigen sollen hinter mir sein, also direkt, dann kommen die anderen und so weiter und so fort. Was ist mit diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint und wie ist er zu verstehen? Dieser Hadith weist darauf hin, dass die Leute, die mit der Gemeinschaft zusammen beten, es gibt unter ihnen Erwachsene und es gibt unter ihnen Kinder. Es gibt unter ihnen Vernünftige, Gelehrte, Wissensreiche und es gibt unter ihnen, die sich im Gebet nicht so gut auskennen, die nicht so vernünftig sind, noch nicht geistig so reif sind wie die anderen. Und dieser Hadith ist eigentlich ein Ansporn für die vernünftigen und reifen Menschen, sich zum Gebet zu beeilen, da sie normalerweise Vorbild sein sollten für alle anderen, die hinter dem Imam beten. Denn dem Hadith ist nicht gemeint, dass egal wann die Älteren und die Vernünftigen in die Moschee kommen, haben sie das Anrecht, hinter dem Imam zu beten. Das ist nicht damit gemeint, weil wer hat das Recht, hinter dem Imam zu beten? Denjenige, der zuerst da war. Die Moschee ist ein Ort, bei dem alle Menschen gleich sind. Und Ausnahmen werden nur gemacht, wie es überliefert worden ist. Und das gilt speziell für den Imam selbst. Der Imam hat eine bestimmte Position in der Moschee, die ihm keiner wegnehmen darf, auch wenn er als Letzter die Moschee betritt. Aber die allen anderen Ma'mum, jedem von ihnen gehört diejenige Stelle, die er als Erster belegt hat. Insofern sollte sich hinter dem Imam ein Mumayyiz-Kind befinden, hat niemand das Recht, dem Kind zu sagen, steh auf und geh weg. Also, weil man steht darunter normalerweise jemand, der schon weiß, was er tut im Gebet und albert nicht im Gebet rum und lacht nicht und läuft nicht plötzlich weg wie ein 2- oder 3-jähriges Kind. Insofern diese Personen, man hat nicht das Recht, ihnen zu sagen, ihr geht weg, betet hinten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Erwachsenen hinter dem Imam beten sollen. Dieser Hadith ist ein Ansporn an diejenigen Leute, die Vorbild sein sollen, dass sie sich beeilen sollen und dass sie rechtzeitig kommen sollen. Insofern darf für niemand grundsätzlich ein Platz reserviert werden, auch nicht für den Muadzin, sondern der Imam hat diese spezielle Funktion, weil logischerweise er vorbeten muss. Und die Weisheit hinter diesem Ansporn des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist mit Sicherheit vielseitig, aber unter anderem, weil der Imam manchmal Fehler macht. Und wenn der Imam Fehler macht beim Lesen des Koran al-Karim oder eventuell sein Wudu verliert und oder ihm klar wird, dass er gar kein Wudu hat und es muss jemand anderes das Gebet weiterführen, dann macht es Sinn, wenn hinter ihm diejenigen sind, die auch solch ein Gebet leiten können und auch wissen, wie man in solch einer Situation richtigerweise reagiert. Dann, nachdem wir nun wissen, wie wir uns im Gebet aufzustellen haben, in welcher Reihenfolge und wie wir die Reihen zu machen haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten angeordnet, die Reihen gerade zu machen. Und deswegen, und da sagen die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass sogar eine Pflicht ist, wajib ist für die Ma'mumen, dass sie die Reihen gerade machen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch angeordnet. Und er sagt in einem gefährlichen Hadith, entweder ihr gleicht eure Reihen an, entweder ihr gleicht eure Reihen an, oder Allah wird dafür sorgen, dass sich eure Gesichter unterscheiden. Und gemeint ist, dass eure Gesichter sich unterscheiden, ist, dass eure Herzen sich unterscheiden und es Zwietracht gibt unter der Gemeinschaft. Deswegen manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, wenn sie gefragt worden sind über Probleme in der Gemeinschaft, haben sie die Leute darauf hingewiesen, die Gebetsreihen gerade zu machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat. Und solche Androhungen weisen deutlich darauf hin, dass diese Anordnung verpflichtend zu verstehen ist und nicht freiwillig. Und deswegen Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu hat auch erst den Takbir gesprochen, wenn die Gebetsreihen gerade gemacht worden sind, und hat Leute damit beauftragt, diese Gebetsreihen gerade zu machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Istabu. Istabu bedeutet, reiht euch. Das heißt, macht die Reihen gerade. Und dieser Ausdruck Istabu, oder was auch immer man sagt, um die Leute dazu zu bringen, sich gerade aufzustellen, ist ein Ausdruck, den man bei Bedarf sagt. Das heißt, wenn die Leute, denen du betest, wissen, dass sie sich aufzustellen haben, weil sie schon jahrelang beten und sich auskennen damit, dann brauchst du diesen Ausdruck nicht sagen, es sei denn, du siehst, dass die Leute sich nicht gerade aufgestellt haben. Und darauf weist auch eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hin, dass er das nicht immer gesagt hat vor jedem einzelnen Salah, sondern nur wenn Bedarf stand, beziehungsweise hat es so lange gemacht, bis die Leute verstanden haben, dass sie sich im Gebet gerade aufzustellen haben. Und er sagte sogar sallallahu alaihi wasallam, macht eure Reihen ordentlich, denn ich sehe euch hinter meinem Rücken, sallallahu alaihi wasallam. Und Anas sagte radiallahu anhu, unser einer pflegte mit seiner Schulter die Schulter seines Nachbarn zu berühren und mit seinem Fuß seinen Fuß, damit er eben weiß, dass er, also das ist der Hadith zu Ende, damit er eben weiß, dass er gerade in einer Reihe steht. Und relevant für das gerade Stehen in der Gebetsreihe ist eben der Körper, und damit ist gemeint die Brust, die Knie und die Fußknöchel. Die sind alle in einer Linie. Und das ist gemeint mit die Gebetsreihe gerade zu machen und nicht eben die Zehenspitzen, wie das üblich ist, weil dadurch wird eine Reihe nicht wirklich gerade, wie sie eigentlich sein sollte. Und das wird noch einmal deutlicher in einem weiteren Hadith, in dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich mit seinem Gesicht zu den Leuten wandte und dreimal sagte, macht eure Reihen ordentlich, macht eure Reihen ordentlich, macht eure Reihen ordentlich. Dann sagte er bei Allah, entweder ihr macht eure Reihen ordentlich oder Allah wird dafür sorgen, dass sich eure Herzen unterscheiden. Dann sagte der Überlieferer, radiallahu anhu, da sah ich, das heißt also an Nu'man, da sah ich, wie der eine seine Schulter an die seines Nachbarn klebte, also damit er übertrieben sicher ist, dass er auch wirklich in einer Reihe mit ihm steht. Weil erst, wenn seine Schulter die Schulter des anderen berührt, dann weiß er, dass er mit ihm in einer Ebene ist. Wenn er sie nicht berührt, dann kann er nur schätzen, ob er mit ihm in einer Reihe ist oder nicht. Er sagte, ich sah, wie der eine seine Schulter an die seiner Nachbarn klebte, seine Knie ebenfalls an die seines Nachbarn und seinen Fußknöchel ebenfalls an den seines Nachbarn. Weil dann bist du dir 100% sicher, von oben nach unten, von der Schulter bis zum Boden, dass du in einer Reihe bist. Und aus diesem Hadith haben manche Geschwister falscherweise verstanden, dass man während des Gebetes die ganze Zeit mit seinem Fußknöchel den Fußknöchel seines Nachbarn berührt. Und das ist natürlich ein falsches Verständnis aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil in diesem Hadith geht es nicht darum, ob man sich berührt oder nicht berührt. In diesem Hadith geht es darum, dass man die Reihen gerade macht. Und wie weiß man, ob die Reihe gerade ist? Naja, wenn du in der gleichen Höhe bist wie der andere. Und das schätzt du entweder ab oder indem du natürlich mit dem entsprechenden Körperteil den anderen berührst. Dann weißt du, dass du in der gleichen Höhe bist wie er. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt im gesamten Gebet seinen Nachbarn berühren muss, weder beim Fußknöchel noch woanders. Das ist nicht damit gemeint. Sondern gemeint ist, dass man seine Reihe gerade macht. Weil das zur Vollkommenheit des Gebetes gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat. Wir haben bereits gesprochen, wir wissen jetzt, Alhamdulillah, wie wir uns in der Gemeinschaft aufzustellen haben. Und wir haben auch bereits gesprochen über die beste Position im Gemeinschaftsgebet. Das ist nämlich für den Ma'mum diejenige hinter dem Imam genau. Nun stellt sich aber die Frage, nachdem wir gesprochen haben über die beste Position im Gemeinschaftsgebet, wo sollte man in der Moschee am besten beten? Wo sollte man in der Moschee am besten beten? Normalerweise gibt es keine bestimmte Stelle in einer Moschee, in der es wertvoller ist zu beten als in einer anderen. Sondern wir machen zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist in der Masjid al-Ka'ba und der andere ist in der Masjid al-Nabawi. Weil Masjid al-Ka'ba, dort ist es natürlich am edelsten, wenn man in der Ka'ba betet, wenn es ein freiwilliges Gebet ist. Aber beim Fardgebet haben viele Ulema das nicht erlaubt. Aber wenn es ein freiwilliges Gebet ist, ist es am besten natürlich, wenn man das bei der Kaaba, in der Kaaba betet, weil das ist die eigentliche Gebetsrichtung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dort gebetet, alaihi salatu wassalam. Was die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, so ist der edelste Teil der Moschee die Stelle, an der sich der Garten des Paradieses befindet, und zwar Ar-Rawdah. Und das ist die Stelle zwischen der Kanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinem Haus. Dieser Stelle, an der sich heutzutage ein grünfarbiger Teppich befindet, das ist die Stelle, die am edelsten ist zu beten dort. Allerdings gilt das für die freiwilligen Gebete und nicht für die Pflichtgebete. Denn für die Pflichtgebete ist es am besten, wie wir vorhin schon gesagt haben, möglichst nahe am Imam zu beten. Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, liyalini ulul ahlami minkum an-nuha, das heißt die vernünftigen und die reifen Menschen oder die Erwachsenen, die sollen möglichst nahe an mir sein. Das gilt in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Unterscheidung zwischen dem Fardgebet und dem Nafila-Gebet, und Allah weiß am besten Bescheid. Wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Imam beten und uns jetzt positioniert haben, wo wir uns zu positionieren haben, so ist der Imam normalerweise dafür da, dass man ihm folgt. Deswegen stellen wir uns ja hinter dem Imam. Und so stellt sich die Frage, folgen wir dem Imam in allen Angelegenheiten des Gebetes oder gibt es Angelegenheiten, in denen wir dem Imam folgen und andere, in denen wir dem Imam nicht folgen müssen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht in einem edlen Hadith, dass das Befolgen des Imam im Salah sich bezieht auf die Fard- und Wajib-Teile des Gebetes und sich nicht bezieht auf die Sunnah-Teile des Gebetes. Denn er sagte, alaihi salatu wassalam, der Imam ist dafür da, dass man ihm nachahmt oder nachmacht. Wenn er also stehend betet, dann betet stehend. Das Beten im Stehen ist Fard oder nicht. Und wenn er sich verbeugt, dann verbeugt euch. Eben ein Fard. Und wenn er sich erhebt, dann erhebt euch. Ebenfalls Fard. Und wenn er Sami'a Allahu liman hamida gesagt hat, das ist Wajib, dann sagt Rabbana wa lakal hamd. Das ist ebenfalls Wajib. Und wenn er stehend betet, dann betet auch ihr stehend. Und wenn er sitzend betet, dann betet allesamt im Sitzen. Alles diese Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat am Anfang, der Imam ist dafür, dass man ihn nachahmt, ist eine allgemeine Aussage, die er durch mehrere Beispiele erläutert hat. Und in diesen Erläuterungen kommen nur Fard und Wajib Teile des Salah vor. Insofern wissen wir, dass man dem Imam in Sunnah-Teilen nicht folgen muss. Und das hat auch den Vorteil, da gerade bei den Sunnah-Teilen des Gebetes die Muslimen bzw. die Gelehrten rahimahumullah ta'ala unterschiedlicher Ansicht waren. Und deswegen, wenn man zum Beispiel der Ansicht ist, dass man nach dem Sami'a Allahu liman hamida die Hände hebt, so wie man sie bei Allahu Akbar gehoben hat, dann in diesem Fall darf man die Hände hinter den Imam heben, auch wenn der Imam nicht die Hände hebt. Also wird es hinter einem Imam, der Ansicht ist, dass man die Hände nur am Anfang von Allah, beim Anfang des Salah einmal hebt. Und du bist der Ansicht, dass man die Hände auch an anderen Stellen des Salah erhebt. Dann darfst du deine Hände heben, auch wenn der Imam sie nicht gehoben hat. Und es würde nicht als würde nicht gelten als eine Unterscheidung vom Imam. Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn jemand der Ansicht ist, dass man sich kurz hinsetzt, bevor man zu einer geraden Rak'a aufsteht. Das ist die sogenannte Jilsatul Istiraha oder Jilsatul Istiraha. Das heißt, bei manchen Ulama, rahimahumullah ta'ala, bevor man zur zweiten Rak'a und beziehungsweise zur vierten Rak'a aufsteht, setzt man sich nach der zweiten Sajda kurz hin und steht dann aus der Sitzposition zur nächsten Rak'a auf und nicht direkt aus der Sajda. Wenn du der Ansicht bist, dass diese Jilsatul Istiraha eine Sunnah ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, darfst du sie praktizieren, auch wenn der Imam sie nicht praktiziert und umgekehrt genauso. Das alles ergibt sich aus der Aussage und noch vieles mehr aus der Aussage, dass wir dem Imam in Sunnah-Handlungen nicht folgen müssen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Dann stellt sich noch eine der letzten Fragen, wenn wir, oder die letzte Frage, was das Salah angeht, mit dem Imam zusammen. Und zwar, wenn wir mit dem Imam beten und der Imam den Taslim spricht. Der Taslim ist jetzt interessant, weil wir unterschieden haben zwischen Fard-Teilen und Sunnah-Teilen und Wajib-Teilen im Salah. Der Taslim ist eine Abkürzung für die Aussage Assalamu alaikum oder auch nur Salamun alaikum. Das Taslim ist die Abkürzung dafür. Der Prophet a.s.w. hat in der Regel den Taslim zweimal gesprochen, einmal nach rechts und einmal nach links, wenn er sein Gebet beendet hat. Aber nur der erste dieser beiden Taslim ist richtigerweise Fard. Das heißt, nur der erste Taslim ist richtigerweise derjenige Taslim, durch den der Ma'mum bzw. der Imam sein Salah beendet. Was ist mit dem zweiten Taslim? Der zweite Taslim ist eine Sunnah. Das heißt, wer es macht, wird dafür belohnt und wer es unterlässt, wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst manchmal diesen zweiten Taslim weggelassen hat. Insofern stellt sich die Frage, wenn du hinter dem Imam betest und du hast eine Rak'a nachzuholen oder auch nicht. Musst du dann abwarten, bis der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat? Die Antwort lautet, nein, brauchst du nicht. Sobald der Imam den ersten Taslim gesprochen hat, darfst du den ersten Taslim sprechen. Und wenn er dann den zweiten Taslim gesprochen hat, darfst du den zweiten Taslim sprechen. Wenn du abwarten möchtest, bis er den zweiten Taslim gesprochen hat, darfst du das auch. Und das gleiche gilt, wenn jemand etwas nachzuholen hat im Salah. Du wartest entweder ab, bis der Imam den ersten Taslim gesprochen hat, und dann stehst du auf und sagst dabei Allahu Akbar und betest die übrig gebliebenen Rak'at. Oder du wartest ab, bis der Imam den zweiten Taslim ebenfalls gesprochen hat und stehst auf und sagst du dann beim Aufstehen Allahu Akbar und verrichtest die übrig gebliebenen Rak'at. Das ergibt sich daraus, dass wir sagen, dass der erste Taslim Fard ist und der zweite Taslim keine nicht verbindlich ist. Nun haben wir das Gebet beendet und wie ich gerade eben angedeutet habe, kann es passieren, dass jemand sein Salah noch nicht vollkommen beendet hat, wenn der Imam sein Gebet beendet hat. Deswegen reden wir jetzt allgemein über diejenigen Leute, die zu spät zum Gebet gekommen sind. Denn wenn der Ma'mum noch einen Rak'a nachzuholen hat, heißt es, dass er mitten im Gemeinschaftsgebet dazugestoßen ist und nicht von Anfang an. Deswegen beginnen wir von Anfang an. Wenn jemand zum Gebet hinzustößt, so wissen wir, dass wenn das Salah aus drei Rak'a besteht, muss der Imam auch insgesamt drei Rak'a und der Ma'mum ebenfalls drei Rak'a verrichtet haben. Aber wenn der Imam schon einen Rak'a verrichtet hat, dann verpasst du ja einen Rak'a, hast du ja einen Rak'a verpasst. Und deswegen stellt sich die Frage erst einmal, natürlich, wie holt man diese Rak'a nach? Aber die zweite Frage, die sich auch stellt, ist, ab welchem Zeitpunkt genau habe ich denn die Rak'a verpasst, sodass ich sie nachholen muss? Denn wenn der Imam aber am Anfang Allahu Akbar sagt und ich sage direkt danach Allahu Akbar, ist klar, dass ich diese Rak'a erwischt habe. Aber wenn er Allahu Akbar sagt und beginnt schon die Fatiha zu lesen, schon eine Sura nach dem Koran zu lesen, dann stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt genau habe ich diese eine Rak'a verpasst? Und richtigerweise, wie da ein Hadith von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hinweist, habe ich die Rak'a in dem Moment verpasst, wo der Imam den mit dem Ruku' fertig ist. Sobald der Imam mit dem Ruku' mit der Verbeugung im Ruku' fertig ist und ich mein Gebet noch nicht begonnen habe, habe ich diese Rak'a verpasst. Und der genaue Zeitpunkt ist, wenn man es ganz genau nimmt, sobald der Imam die Hamza von Allah Entschuldigung, das Sin von Sami' Allahu liman hamida sagt, sobald der Imam das Sin von Sami' Allahu liman hamida sagt, ist er mit dieser Position fertig. Ich muss also, bevor er mit diesem Sin von Sami' Allahu liman hamida beginnt, Allahu Akbar fertig gesagt haben. Das heißt, das Ra von Allahu Akbar fertig gesagt haben. Wenn ich es geschafft habe, dass ich mich hinstelle in die Gebetsreihe und sage Allahu Akbar und danach beginnt der Imam erst mit Sami' Allahu liman hamida, in diesem Moment habe ich die Rak'a erwischt. Es geht also nicht darum, dass ich den Imam tatsächlich mit meiner Verbeugung in seiner Verbeugung erwische, sondern worum geht es? Es geht um die Aussage. Und hier der Hinweis darauf, dass ein allseits bekannter Fehler, wenn man zum Gemeinschaftsgebet hinzustößt und der Imam ist gerade im Ruku' in der Verbeugung, dann passiert es manchmal, dass manche Leute Folgendes machen. Sie sprechen Allahu Akbar, während sie sich zur Verbeugung bewegen. Und das geht nicht. Sondern Allahu Akbar, dieser erste Allahu Akbar, nennt man Ihram Takbir. Nennt man Ihram Takbir. Und Ihram Takbir ist derjenige Takbir, durch den du in das Salah eintrittst. Und dieser Ihram Takbir, den gibt es nur im Stehen. Den gibt es nur in der Position des Qiyam, der Person des Stehens. Deswegen, wenn man sich hinstellt und sagt Allahu Akbar und bewegt sich dabei in den Ruku', hat man den Ihram Takbir falsch gesprochen. Das Gebet hat gar nicht erst begonnen. Das Salah hat gar nicht erst begonnen. Deswegen achtet man darauf, dass man gerade steht Allahu Akbar sagt. Und danach erst bewegt man sich zur entsprechenden Person, Position. Und man braucht keinen zweiten Takbir sprechen, wenn man zum Ruku' dann übergeht. Braucht man keinen zweiten Takbir sprechen, sondern es reicht der erste Tahrim, Takbir. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wenn wir jetzt eine Raka'a verpasst haben und wir wollen sie am Ende des Gebetes nachholen, stellt sich schon mal die Frage, ist das überhaupt der richtige Ausdruck, dass wir sagen, wir holen diese eine Raka'a nach? Und worauf die meisten Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hinweisen, ist nämlich, dass wir eigentlich gar nichts nachholen, sondern wir vervollständigen unser Gebet. Wie er sagte, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Das heißt, und was ihr vom Gebet verpasst habt, das vervollkommnet oder das vervollständigt. Was ist der Unterschied zwischen nachholen und vervollständigen? Nachholen würde bedeuten, dass wenn wir bei einem Gebet sind von drei Rak'a und ich habe die erste Rak'a verpasst, dann würde nachholen bedeuten, dass wenn ich mit dem Imam ab der zweiten Rak'a bete, dann bete ich mit ihm die zweite, dann bete ich mit ihm die dritte und dann, wenn er Imam fertig ist, stehe ich auf und hole ich die erste nach. Und die erste Rak'a, wie wir wissen, da bei der Surat al-Maghrib zum Beispiel, wenn es aus drei Rak'a besteht, dann beten wir, lesen wir den Koran laut und wir lesen nach der Fatiha eine weitere Sura. Richtig? Deswegen, das würde bedeuten, wenn man nachholt. Aber die meisten Überlieferungen, und das ist die stärkere Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, besagt, dass man nicht nachholt, sondern dass man vervollständigt. Und vervollständigt bedeutet, dass der Imam zwar, man betet zwar mit dem Imam die zweite und dritte Rak'a des Imam, aber für einen selbst ist das die erste und die zweite. Für einen selbst ist das die erste und die zweite. Und deswegen, wenn der Imam dann mit seinem Gebet fertig ist und es bleibt für mich dann noch ein Rak'a übrig, dann hole ich nichts nach, sondern mir fehlt noch eine dritte. Ich habe erst zwei gebetet, eins, zwei, und ich bete jetzt meine dritte Rak'a und nicht meine erste, wie im ersten Beispiel. Sondern ich bete jetzt meine dritte Rak'a. Und die dritte Rak'a im Salat al-Maghrib zum Beispiel, beten wir erstens leise und zweitens lesen wir nach der Fatiha, im Ist der Sunnah, keine weitere Sura mehr. Ja? Das ist, was sich daraus ergibt. Und das ist die Version, die wir mal praktizieren, die richtige, richtigere, inshallah ta'ala, dass wir eben vervollständigen und nicht nachholen. Wenn wir nachholen oder vervollständigen unser Salah, dann stellt sich folgende Frage. Darf man dieses Salah, was ich jetzt alleine verrichte, ich hab zwei Rak'a mit dem Imam gebetet, mir fehlt noch eine. Ich stehe jetzt auf und bete eine einzelne. Und neben mir dran ist eine andere Person, bei der ist genau das Gleiche passiert, weil ich mit einem anderen zu spät gekommen bin. Oder zu dritt, oder zu viert, oder zu fünft, oder noch mehr. Stellt sich die Frage, dürfen diese Leute, bevor sie zum Salah kommen, sich darauf einigen und sagen, wenn wir mit dem Imam fertig sind und einen Rak'a nachholen, dann bist du Imam und wir beten mit dir, hinter dir, diese einen Rak'a in der Gemeinschaft. Das ist die Frage. Dürfen sie das machen, in der Gemeinschaft diese einen Rak'a, ihr Gebet vervollständigen? Und die Antwort lautet, gemäß der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, ist dies nicht erlaubt. Ist dies nicht erlaubt. Und ihr Beweis ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir schon erwähnt haben. Er sagt nämlich, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Das heißt, was ihr dann vom Gebet erwischt, das betet mit dem Imam. Du erwischt die zweite und dritte Rak'a, also betest du sie mit ihm. Und was ihr verpasst, das vervollständigt hinterher. Also du hast ein Rak'a gebetet, zwei, es fehlt dir noch eine dritte. Und diese dritte ist eine Vervollständigung der ersten beiden, in denen du Ma'mum warst und nicht Imam und nicht Munfarid. Und da du Ma'mum bist und die dritte Rak'a auf ein Gebet aufgebaut wird, das, in dem du Ma'mum warst, kannst du nicht vom Ma'mum zum Munfarid bzw. zum Imam werden. Und einer von euch einer von denjenigen, die zusammen beten wollen, müsste ja theoretisch zum Imam werden. Und das kennen wir nur im Fall des Istikhlaf. Istikhlaf bedeutet, wenn der Imam zum Beispiel seinen Wudu verloren hat, dann muss jemand für ihn weiterbeten. Das ist ein Ausnahmefall. Und deswegen sind die allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala, der Ansicht, dass der Ma'mum nicht zum Imam wird in diesem besagten Fall, wenn man ein Raka oder mehr als ein Raka nachholen muss. Allah weiß am besten Bescheid. Anders ist der Fall, unproblematisch, wenn sie weniger als ein Raka, weniger als ein Raka mit dem Imam erwischt haben. Wenn sie weniger als ein Raka mit dem Imam erwischt haben, wie zum Beispiel jemand, der zum Gebet der Gemeinschaft hinzustößt und sie sind schon im Tashahud. Sie sind schon im Tashahud. In diesem Fall beten sie mit dem Imam das Gebet zu Ende, aber sie haben keine einzige Rak'a mit dem Imam erwischt, deswegen gibt es nichts zu vervollständigen, sondern sie müssen ihr gesamtes Gebet jetzt nach dem Taslim verrichten und sie gelten gesetzlich gesehen als Munfarid und ein Munfarid darf zum Imam werden und in diesem Fall dürften sie sich vorher einigen, in der Gemeinschaft zu beten. Eine weitere Angelegenheit ist, wenn man zur Moschee kommt und die Gemeinschaft bereits gebetet hat. Also jetzt der nächste Fall, wir haben nicht nur einen Teil des Gebetes erwischt, sondern wir haben gar nichts zum Salah erwischt. Wir haben gar nichts zum Salah erwischt. In diesem Fall, was soll man machen? In diesem Fall ist es eine Sunna, dass man, wenn man in der Moschee ist und die Gemeinschaft verpasst hat, eine zweite Gemeinschaft bildet und in der Gemeinschaft das Gebet nachholt. Denn das Gebet in der Gemeinschaft ist wertvoller als das Gebet, das man alleine verrichtet. Und deswegen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das deutlich gesagt und auch darauf hingewiesen hat, als eine Person ihr Gebet in der Gemeinschaft verpasst hat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer meldet sich freiwillig und spendet dieser Person, gemeint ist, und spendet dieser Person ein Gemeinschaftsgebet. Weil du tust dieser anderen Person etwas Gutes, wenn du ihr Geld spendest, aber in diesem Fall tust du ihr noch was Besseres, weil du spendest ihr einen Teil deiner Zeit, damit diese zweite Person, die ihr Gebet verpasst hat, auch eine Belohnung bekommt, als hätte sie in der Gemeinschaft gebetet. Und deswegen ist es besser, wenn man dann in der Gemeinschaft nachholt, als wenn man alleine nachbetet. Wir haben jetzt viel gesprochen über das Gebeten der Gemeinschaft und die Frage ist, nach der Ansicht der mancher Ulama, rahimahumullah ta'ala, die gesagt haben, dass man in der Gemeinschaft beten muss, stellt sich die Frage, gibt es auch Gründe, dass man ganz vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf? Also ihr seht, wir gehen schrittweise vor. Erst haben wir das Gebet von Anfang an erwischt, danach haben wir es nur teilweise erwischt, dann haben wir es ganz verpasst. Und jetzt die Frage, jemand begibt sich erst gar nicht zur Moschee. In welchen Fällen ist er dafür, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, entschuldigt? Und die Antwort lautet, es gibt verschiedene Fälle, die wir einzeln besprechen und die auch einzeln überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden jetzt verschiedene Beispiele erwähnen und diese Beispiele sind entweder ausdrücklich auf einen Hadith zurückzuführen oder sie sind abgeleitet worden aus den Textbeweisen, die uns zur Verfügung stehen. Also einfach als Beispiel, wenn über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, dass jemand aufgrund einer bestimmten Krankheit vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf, dann sagen die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, bedeutet das für uns, dass man für eine Krankheit, die noch schlimmer ist als die überlieferte, erst recht vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf. Das nennt man Qiyas Aula. Deswegen, es muss nicht für jedes Beispiel, das wir erwähnt haben, jetzt erwähnt werden, einen klaren Textbeweis geben. Nein, es reicht, dass wir aus den Texten, die wir haben, auch andere Fälle ableiten, die genauso anstrengend oder genauso schwierig sind oder vielleicht sogar noch schwieriger sind, als die überliefert worden sind. Der erste Fall oder einer von deutlicher Fall ist das ist die Krankheit. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch die Krankheit den Menschen vieles erleichtert hat in dieser Scharia. Dazu gehört nicht zuletzt, dass Allah azza wa jall dem Kranken erlaubt hat, sein Fasten im Ramadan zu brechen, obwohl es normalerweise eine Säule, ein Rücken der Religion ist und nicht nur irgendeine Pflicht, sondern sogar ein wesentlicher Bestandteil seiner Religion ist. Und das Gleiche gilt in Bezug auf die Befreiung vom Gemeinschaftsgebet, wenn eine Person krank ist. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, als er gegen Ende seines Lebens erkrankte, und gemeint ist die Krankheit, an der er auch dann letztendlich starb, in diesem Zustand hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal angeordnet, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vorbeten soll. Und das, obwohl der Prophet alaihi salatu wasalam direkt neben der Moschee gewohnt hat. Das gehört auch zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn er direkt neben der Moschee in diesem Fall schuldig ist, dann erst recht können wir sagen, jemand, der noch weiter entfernt von der Moschee ist und die gleiche Anstrengung durchmacht. طيب. Natürlich, wenn wir über Krankheiten reden, dann reden wir, liebe Geschwister, über Krankheiten, die einen Einfluss haben auf die Teilnahme am Gemeinschaftsgebet. Also wenn jemand eine Krankheit hat, wie zum Beispiel jemand ist zuckerkrank. Das ist eine Krankheit, aber diese Krankheit hat sie etwas direkt zu tun damit, ob man zur Gemeinschaft gehen kann oder nicht? In der Regel nicht. Es hat also nichts damit zu tun. Und genauso zum Beispiel, wenn jemand eine Krankheit hat, Gott bewahre, jemand hat ein Anfangsstadium an Krebs oder hat ein bestimmtes Stadium an AIDS oder irgendeine andere Krankheit, mit der wir uns davor schützen und bewahren, ist das kein Grund, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen, weil es ja keinen Einfluss hat darauf. Deswegen letztendlich geht es nämlich um die Anstrengung, die der Betende erfährt, wenn man ihm sagen würde, du musst zum Gemeinschaftsgebet erscheinen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine starke Erkältung. Oder starke Kopfschmerzen. Oder wenn jemand zum Beispiel nicht laufen kann, weil er sein gebrochenes Bein hat. Und so weiter und so fort. Das heißt, es muss etwas sein, was seine Anwesenheit am Gemeinschaftsgebet nicht nur erschwert, sondern erheblich erschwert. Und das ist auch wichtig, nicht nur einfach erschwert, sondern erheblich erschwert. Denn eine leichte Erschwernis ist kein Problem. Also das ist auch, wenn es manche Leute sagen, es ist für mich anstrengend, den Wecker zu stellen, um zum Fajr-Gebet aufzustehen und in die Moschee zu gehen. Na, das ist eine Anstrengung, zweifellos, aber es ist eine Anstrengung, die von dir gefordert wird. Ja? Jemand sagt, es ist für mich anstrengend, zu Hajj zu gehen und 5 Tage zu verbringen, Zelten und so weiter. Na, es ist eine Anstrengung. Aber diese Anstrengung ist nicht so groß, dass man sie nicht bewältigen könnte. Man kann sie auf sich nehmen und man muss sie auch auf sich nehmen. Insofern geht es also hier uns um Krankheiten, die eine deutliche Erschwernis darstellen, nicht nur eine leichte Erschwernis darstellen. Und das kann auch manchmal von Person zu Person sich unterscheiden. طيب. Wenn wir von Krankheiten sprechen und sagen, dass der Kranke vom Gemeinschaftsgebet nach den erwähnten Bedingungen befreit ist, dann gilt das nicht nur für den Kranken selbst, sondern für jeden, der auch sich um den Kranken kümmern muss. Denn ihr wisst, es gibt Krankheiten, bei denen ein Krankenpfleger benötigt wird. Und auch dieser Krankenpfleger ist entschuldigt vom Gemeinschaftsgebet, genauso wie der Kranke auch selbst. Denn wenn man ihm sagen würde, nein, du musst erscheinen, dann der Kranke könnte draufgehen. Ja, und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen haben wir gesagt, wird dringend gebraucht. In diesem Fall ist er ebenfalls entschuldigt, genauso wie der Erkrankte selbst. Eine zweite in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferte Ausnahme ist, wenn man seine Notdurft verrichten muss. Wenn man seine Notdurft verrichten muss, ist man nicht nur entschuldigt, am Gemeinschaftsgebet nicht teilzunehmen, sondern man ist auch entschuldigt, das Gebet an sich hinauszuschieben. Denn wenn du jetzt dein Gebet verrichten musst, obwohl du dein kleines oder großes Geschäft verrichten musst, dann wirst du natürlich nicht so konzentriert sein beim Gebet. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird nicht gebetet, wenn das Essen bereit ist und auch nicht, wenn man sein kleines oder großes Geschäft verrichten muss. Und es geht jetzt gerade um den zweiten Teil des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern verrichtet man zuerst einmal sein Geschäft und danach, und gemeint ist natürlich, dass man es nötig hat, auf Toilette zu gehen, in diesem Fall, weil es eben einen ablenken würde, wenn man das nicht machen würde. Danach geht man zur Gemeinschaft und betet den Teil nach, den man noch nachbeten kann. Das gleiche gilt, wie wir gerade eben aus dem Hadith erfahren haben, für das Essen und Trinken. Besser gesagt, für den Hunger und den Durst. In einer anderen Überlieferung sagte Aisha radiallahu anha, wenn das Abendgebet serviert und die Iqama des Isha-Gebetes ausgerufen wurde, dann beginnt mit dem Abendessen. Das heißt, zwei Sachen sind gleichzeitig passiert. Isha-Gebet, die Iqama wird ausgerufen. Und das Essen ist schon serviert. Was sollst du jetzt beginnen? Du sollst erstmal mit dem Abendessen beginnen. Und auch die Weisheit, die dahinter steckt, ist klar, denn solange dein Herz und deine Gedanken verbunden sind mit dem Essen, weil du gerade Hunger hast oder Durst hast, sollst du erst einmal dieses Bedürfnis stillen, damit du dich auf dein Gebet danach konzentrieren kannst. Insofern gilt diese Ausnahme in dem Maße, wie man sie braucht. Das heißt, wenn man durch ein paar Happen seinen Hunger gestillt hat, dann isst man ein paar Happen und danach geht man zum Gemeinschaftsgebet und verrichtet den Teil, den man vom Gebet noch erwischen kann. Ansonsten, wenn eine Person keinen Hunger hat und keinen Durst hat, oder eine Person ist schon satt, aber sie möchte noch einen Nachtisch haben, ja, in diesen Fällen, das hat nichts mit dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun. Und auch wenn das überliefert worden ist in Bezug auf das Isha-Gebet, bedeutet es nicht, dass es sich nur um das Isha-Gebet handelt, sondern es geht um jedes der fünf Fard-Gebete. Denn diese werden ja in der Gemeinschaft verrichtet. Andere Angelegenheiten, die die Ulama rahimahumullah ta'ala übertragen haben und abgeleitet haben, sind zum Beispiel eine Person, die Angst hat um ihren Besitz oder um ihr Eigentum. Jemand hat zum Beispiel hat Angst, wenn er die Stelle, an der er sein Geld hat oder Gold hat oder was auch immer für Wertsachen er hat. Er hat Angst, wenn er die Sache liegen lässt und beten geht, dass diese Sache gestohlen wird. Auch in diesem Fall darf er vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben und auf seine Sachen aufpassen, damit eben sie nicht gestohlen werden. Das Gleiche gilt auch, wenn jemand Angst hat um das Leben einer anderen Person. Das heißt, es geht nicht um dein Leben, sondern das Leben einer anderen Person, auch in diesem Fall, wie zum Beispiel der Arzt, der im Einsatz ist, der einen Kranken medizinisch versorgen muss, auch diese Person ist in diesem Fall ist nicht nur der Kranke entschuldigt, wie wir gesagt haben, sondern auch der Krankenpfleger bzw. der Arzt, der ihn versorgen muss. Das Gleiche gilt, wenn man nicht nur Angst hat um einen anderen, sondern Angst hat um sich selbst, dann erst recht natürlich darf man fernbleiben. Angst um sich selbst hat, weil der Weg unsicher ist zur Moschee, weil es Feinde gibt, die es auf einen abgesehen haben, oder weil es Tiere gibt, die gefährlich sind auf dem Weg zur Moschee. Nicht jeder lebt, alhamdulillah, sicher und neben der Moschee direkt. Insofern, all diese Sachen sind, oder auch wenn der Boden, wenn man keine Schuhe, angenommen, jemand hat keine Schuhe und er müsste zu Fuß zur Moschee gehen und dort besteht die Gefahr, dass er sich verletzt. Auch diese Person ist entschuldigt und braucht dann nicht am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Auch haben die Gelehrten noch viele andere Beispiele erwähnt. Wir möchten auch noch dazu erwähnen, was überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Regen, Schaden aufgrund von Regen. Der Vater von Abu al-Malih heißt Usama ibn Umair al-Hudhali, berichtet, dass er am Tag, an dem der Feldzug von Hunain stattfand, dass es an diesem Tag geregnet hat. Da ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Muadzin an, auszurufen, dass ein jeder an seinem Lagerplatz beten soll. Und Nafi' berichtet, dass Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma in einer kalten und windigen Nacht den Gebetsruf ausrief und sagte: Hört, betet zu Hause. Hiernach sagte er: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte dem Gebetsrufer anzuordnen, zu sagen: Betet zu Hause, wenn es eine kalte, regnerische Nacht war. Und auch hier sehen wir, es geht also, dass es geregnet hat und dass es auch kalt ist. Und warum? Weil es hier um den Schaden geht. Es geht nicht nur rein darum, dass ob es regnet oder nicht regnet. Es geht um einen Regen, der Schaden zufügt. Das heißt also, bei dem die Kleider nass werden, wie manche Ulama, rahimahullah ta'ala, gesagt haben. Weil wenn es nur ein paar Tropfen regnet, ist ja nicht der Schaden, den man erwartet durch einen Regen. Und in diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Muadzin sagt nach dem zweiten Hayya ala al-Falah, also normalerweise sagt er Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, dann sagt er danach, nach diesen vier Sätzen, As-Salatu fi al-Rihal. Al-Rihal sind normalerweise die Rastplätze, an denen man sich bei der Reise niederlässt, aber gemeint ist jetzt hier die Stelle, wo man sich befindet, und deswegen kann man übersetzen auch betet zu Hause, wenn man sich jetzt nicht gerade auf der Reise befindet. Nach einer anderen Überlieferung über Ibn Abbas sagt man statt Sallu fi Rihal, Sallu fi Rihalikum, betet in euren Häusern oder betet an euren Rastplätzen. Die erste hieß betet an den Rastplätzen und die andere, zweite bedeutet betet in euren Rastplätzen. Beides ist legitim, beides weist darauf hin, dass es letztendlich darum geht, dass der Muadzin etwas sagt, worunter die Leute verstehen, dass sie auch zu Hause beten dürfen. Und nach einer anderen Ansicht sagt man dies anstatt dem Ausdruck Hayya ala al-Salah und Hayya ala al-Falah. Weil Hayya ala al-Salah bedeutet eigentlich, kommt zum Gebet. Hayya ala al-Falah kommt zum Heil. Auf zum Gebet, auf zum Heil. Und du willst ja nicht, dass die Leute kommen. Deswegen sagen manche Ulama, statt diesen Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, sagst du As-Salatu fi al-Rihal oder Sallu fi Rihalikum. Und am besten ist es inshallah ta'ala, und am sichersten und am stärksten, dass man diesen Satz am Ende des Adhan sagt. Dadurch lässt man den Adhan in dem Wortlaut, wie er überliefert worden ist, und fügt am Ende hinzu, dass die Leute zu Hause beten sollen und dürfen. All dies ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Allmächtigen und Ruhmvollen, derjenige, der den Menschen auf der einen Seite Dinge auferlegt hat, um ihnen die Belohnung zu vervielfachen. Und auf der anderen Seite hat er gleichzeitig auch uns Dinge erleichtert, weil er weiß, dass der Mensch schwach erschaffen worden ist. Ebenso ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man entschuldigt ist, am Gemeinschaftsgebet vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben zu dürfen, wenn man Knoblauch oder Zwiebel zu sich genommen hat. Gemeint ist natürlich in roher Form. Auch hier geht es um den Sinn. Es geht nicht um die Knoblauchzwiebel an sich, sondern es geht um den üblen Geruch, der dadurch entsteht. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn man es unbedingt essen möchte oder will, dann soll man es so lange kochen, bis eben der Geruch entfernt worden ist. Deswegen, wenn man diese Sachen gut kocht, dann hat das keine Auswirkung auf das, was wir eben gesagt haben. Ansonsten, wenn man Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, wie zum Beispiel meinetwegen Zwiebel im Salat, wie es normalerweise wird es ja nicht so vorher gekocht, dann in diesen Fällen führt das zu einem Mundgeruch, der durch den man am Gemeinschaftsgebet nicht teilnehmen soll. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, der soll sich von uns oder unserer Moschee entfernen und in seinem Haus bleiben. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn die Engel werden durch dasselbe gekränkt, wodurch auch die Menschen gekränkt werden. Natürlich ist es ein Unterschied, ob eine Person Knoblauch gegessen hat, weil er es mag. Das ist der Fall, den wir normalerweise meinen. Jemand isst Knoblauch, Zwiebel, weil er es gerne mag. Der zweite Fall ist, wenn eine Person so etwas macht, damit sie nicht zum Gemeinschaftsgebet gehen braucht, dann würde sie dadurch sündigen. Und die dritte Person ist eine Person, die nicht gewusst hat, dass in ihrem Essen das vorhanden ist und hinterher merkt, dass sie einen Mundgeruch hat und deswegen vom Gemeinschaftsgebet fernbleibt. Sie wäre aber zum Gemeinschaftsgebet gegangen und diese Person, inshallah ta'ala, bekommt die Belohnung, als wäre sie zum Gemeinschaftsgebet gegangen. Und was wir gesagt haben über Knoblauch und Zwiebel, gilt nicht nur für Knoblauch und Zwiebel, sondern gilt für alles Übelriechende. Für alles Übelriechende. Wie zum Beispiel eine Person, die übel schwitzt. Oder eine Person, die einen üblen Mundgeruch hat aus irgendwelchen anderen Gründen. Also gemeint ist aus anderen Essenssorten, die er gegessen hat. Was muss er? Es gibt nicht nur Knoblauch und Zwiebel, die unbedingt solch einen Geruch anstellen. Ansonsten geht es darum, dass es keinen Sinn macht, dass man etwas Gutes machen möchte. Man möchte in die Moschee in der Gemeinschaft beten, aber gleichzeitig kränkt man seine Geschwister, die eigentlich der Grund sind, dass du und sie die Belohnung für das Gemeinschaftsgebet bekommen. Die letzte Person, die wir erwähnen in Bezug auf diejenigen, die vom Gemeinschaftsgebet entschuldigt sind, sind die reisenden Menschen. Die reisenden Menschen, richtigerweise, sind vom Gemeinschaftsgebet entschuldigt, wie es in einer Überlieferung heißt, von Yazid ibn al-Aswad al-Amiri. Er sagte, radiyallahu ta'ala anhu, ich verrichtete mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen in der Khaif-Moschee, das ist in Mina, das Fajr-Gebet. Als er sein Gebet beendete, waren ganz hinten zwei Männer, die nicht mit ihm gebetet hatten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, bringt sie zu mir. Man brachte sie zu ihm, während ihre Knie vor Angst zitterten. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, was hat euch davon abgehalten, mit uns zu beten? Sie beide sagten, O Gesandter Allahs, wir haben an unserem Lagerplatz schon gebetet gehabt. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, macht das nicht. Wenn ihr an eurem Lagerplatz schon gebetet habt und ihr dann in eine Moschee kommt, in der die Gemeinschaft betet, dann betet mit ihr, und es wird euch als freiwilliges Gebet angerechnet. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen nicht übel genommen, dass sie schon gebetet haben an ihrem Lagerplatz, sondern hat ihnen übel genommen, dass sie, nachdem sie in die Moschee gekommen sind, nicht mit der Gemeinschaft gebetet haben. Und das ist ein feiner Unterschied. Insofern ist dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass man als Reisender vom Gemeinschaftsgebet befreit ist. Wenn wir sagen, jemand ist vom Gemeinschaftsgebet befreit, heißt es nicht, dass er die Sache auf die leichte Schulter nehmen soll, sondern im Gegenteil, die gläubigen Geschwister, die versuchen, die hohen Rangstellen bei Allah zu erreichen, die hohen Rangstufen, geben sich Mühe und versuchen, das Gemeinschaftsgebet regelmäßig zu verrichten und versuchen, an keinem Gebet fernzubleiben. Und deswegen, wenn wir von Erleichterungen sprechen, dann soll das keine Ermunterung für den Menschen sein, die guten Taten zu unterlassen, sondern es soll inshallah ta'ala eine Erleichterung sein für diejenigen, für die eine bestimmte Tat zu anstrengend geworden ist, aber er soll sie nicht unterlassen im Sinne von Alhamdulillah, jetzt habe ich eine Erleichterung dafür bekommen, sondern es gibt manche, Menschen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und andere, die, selbst wenn sie krank waren, haben sie trotzdem den Weg zur Moschee gefunden, selbst wenn man sie stützen musste, damit sie in der Gemeinschaft in der Gebetsreihe stehen konnten. Ja? Das heißt also, manchmal ist es auch eine Frage des Willens. Und wenn wir sagen, es ist keine Pflicht, dann heißt es nicht, dass es keine Sünde ist. Und da heißt es nicht, dass wenn man es nicht trotzdem macht, es nicht trotzdem dafür belohnt wird. Wie zum Beispiel eine Person, die im Ramadan verreist. Grundsätzlich ist es für einen Reisenden besser, dass er fastet. Auch wenn er auf der Reise ist. Aber wenn er, und deswegen der Ansporn, dass er fastet, ist für ihn, das ist besser für ihn. Auch wenn wir ihm sagen, er muss nicht fasten, trotzdem bleibt es für ihn eine gute Tat und eine bessere Tat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah azza wa jalla weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.